Jetzt sitze ich hier in einer kleinen Wohnung neben dem Haus meiner Mutter. Diese Wohnung wollte ich schon vor einem Jahr haben, um mit meiner Ex-Partnerin dort zu leben. Leider bekam ich damals kein Okay, weil es eine Sozialwohnung war. Meine Ex verdiente zu viel und deswegen hatten wir sie nicht bekommen. Danach ist unsere Beziehung auseinandergegangen. Durch den Stress der Jahre. Diese Ironie, jetzt hier Mutterseelen allein hier zu sitzen. Ich bin hier komplett isoliert von der Außenwelt. Und ich weiß, dass die Frau unter mir schon Besuch hatte. Besuch von meinen Stalkern, die mich auch hier nicht in Frieden leben lassen wollen. Habe wie immer 24 Stunden Kopfhörer auf, um die Akustischen Angriffe standzuhalten. Ich werde diese Wohnung nicht verlassen können. Meine Lebensmittel bestelle ich online über einen Supermarktservice. So bekomme ich meine Einkäufe direkt bis zur Tür geliefert. Ab jetzt gewöhne ich mir an, zu meinen 32 Jahre täglichen Alkoholkonsum auf Schnaps abzugraden. Ich ziehe mir jeden Tag eine Flasche Rum rein und leide an den Erinnerungen meines Lebens. Meine Liebe zu meiner Ex schlägt immer noch in meiner Brust, doch ich habe erkannt, dass man uns nie in Ruhe lassen würde. Und um sie zu schützen, muss ich aus ihrem Leben verschwinden. Um die Zeit totzuschlagen, fing ich an, mich durch YouTube abzulenken. Eine Geschichte, die mich sehr beeindruckte, war Dantes Inferno. Mit sowas verbrachte ich viel Zeit. Eines Tages meldete sich der Onkel von meiner Ex bei mir. Er zeigte mir ein Online-Spiel mit dem Namen Coin Master. Es ist so eine Art Slot-Maschine. Und er meinte, dass er der Leiter eines Teams wäre und ob ich nicht auch Lust drauf hätte, mit einzusteigen. Da ich wie Rapunzel ein Gefangener war, stimmte ich zu. Und so fing ich auch mit diesem Spiel an. Was ich ziemlich schnell verstand und lernte auch alle Tricks. So verging hier die erste Zeit. Der Herzschmerz und der Verlust meiner Liebe dominierte aber stets. So dass ich im Grunde nie eine Ablenkung in der Ablenkung fühlte. Ich hatte mal aus Spaß scheinen den Chat nur für mich kreiert zu haben, um mich weiter zu kontrollieren. Das dachte ich mir, denn es fühlte sich auf einmal so an. Sie hatten ja sonst keine Möglichkeit gehabt, mich zu verfolgen oder auszuspionieren. Ein Jahr war so vergangen. Ein Jahr ohne rauszugehen, ohne einen Menschen gesehen zu haben. Ein Jahr mit Kopfhörer. Und der Schmerz wurde immer größer. Diese radikale Einsamkeit brachte mich zum Nachdenken. Eines Abends hörte ich auf YouTube eine Geschichte über den Teufel, der in weiblicher Gestalt in einer Kneipe jemanden seine Geschichte erzählte. Diese Geschichte hatte den Namen Lucy. Der Kanal war Pso auf YouTube. Ich fand die Geschichte sehr amüsant und erinnerte mich irgendwie daran. Als ich selber mal jemanden in der Kneipe getroffen hatte, der meinte, er sei der Satan. Irgendwie fing ich an, die Gestalt Luzifer etwas genauer zu betrachten und fühlte die Kälte der Verbannung, mit der ich mich identifizieren konnte. Ich sah alles sowieso eher symbolisch, so auch die ganzen Legenden und Schriften. Mit anderen Worten, ich glaube nicht an Engel, Götter oder Sonstiges, aber ich könnte nachempfinden, was dieses Wesen namens Luzifer erleiden musste. Hatte sogar für eine kurze Zeit eine Figur von ihm als Profilbild auf Facebook. Naja, irgendwann fragte man mich, ob ich in eine WhatsApp-Gruppe möchte, wegen dem Spiel, in dem ich mitspielte. Man wollte einen Gruppenchat gründen. Ich habe dies erst abgelehnt, aber der Onkel von meiner Ex hatte mich überredet. Und so war ich in einer Gruppe. Und es ging direkt spaßig los. Anfangs waren nur der Onkel und ich und 7 Frauen in der Gruppe. Sie haben sich als Hexen bezeichnet und es würde gestrunzt und unterschwellig geflirtet. Dieser Chat war jetzt für 24 Stunden am Tag mein Leben. Dann habe ich jemanden in dem Chat kennengelernt, der meine Kommentare immer Likes gab. Sie hatte mich privat angeschrieben. Ihr Name war Sarah. Sie war wirklich wie eine jüngere Ausführung meiner Ex. Gleiche Beruf, gleiche Körperbau und sogar ein Blumentattoo am Oberarm. Ich verbrachte täglich mit ihr online und wir haben uns viel geschrieben und erzählt. Gleichzeitig waren wir auch in den WhatsApp-Chat. Irgendwann schwankte aber alles rum. Und ich bekam hin und wieder das Gefühl, als ob meine Verfolger den Chat infiltriert hatten. Irgendwie wurde es böse. Es war wie eine Hexenjagd, nur dass ich die Hexe war. Als ich mal über Sarah nachdachte und ihren namentlichen Ursprung erforschte, fand ich heraus, dass im Aramäischen der Name Morgenstern bedeutet. Ich fand das total süß, aber konnte nicht ahnen, wie nah ich schon der Auflösung war. Ich hatte mich in der Zeit jeden Tag sehr stark betrunken, denn in dieser Maske des Vollrausches konnte ich irgendwie die Person sein, die sie wollte. Eines Tages würde Sarah immer ruhiger. Ich hatte ihr mal versprochen gehabt, dass ich sie mal besuchen kommen würde und wir gemeinsam zu einem Konzert von Paul Würdig alias Sido nach Hannover fahren würde. Diese Tour hieß sogar Mit dir. Doch dann schwankte alles um und eine Spirale des Wahnsinns am Rande des Verstandes begann. Auf einmal meldete sie sich nicht mehr und ich machte mir Gedanken. Sie sagte, dass sie jemanden mal kennengelernt hatte und sein Name zufällig auch Sascha wäre. Ich hatte dann kombiniert und mir wurde schlagartig klar, warum sie nicht mehr so schrieb wie gewohnt. Ich ging auf ihr Facebook-Profil und mit rutschte mein Herz in die Hose. Ihr Beziehungsstatus war nicht mehr leer, sondern sie war mit diesen Sascha zusammen. Ich hatte ihr dann geschrieben, dass es zwar wehtut, aber ich ihr und ihm alles Gute wünsche. Sarah, die zurzeit in Bielefeld wohnte, zog direkt zu ihm. Er wohnte in Hannover, und an den Tag, wo ich eigentlich mit ihr zu diesem Konzert gehen wollte, kamen sie zusammen. Ich dachte mir, wow, was für Zufälle. Im Chat wurde es auch immer seltsamer. Der Leiter dieser Gruppe war der Onkel meiner Ex-Freundin. Ich habe ihn immer als Leiter des Teufels bezeichnet. Irgendwann dachte ich mir, dass dieser ganze Chat inszeniert wurde. Denn ich hatte mich komplett von der Außenwelt abgeschottet und hatte nur Kopfhörer auf. Das war so extrem, dass der Ohrenschmalz so viel wurde, dass ich kaum was hören konnte. Aber das war mir egal. Denn jedes Geräusch war ein Angriff. Wieder allein im Geiste trauerte ich um die verlorene Sarah. Wieder war ein Jahr vergangen. Meine Gangstalker scheinen den Chat. Die alles, was bisher geschrieben wurde, alles übertraf. Wieder allein saß ich eines Tages auf meiner Bank mit meinen Kopfhörern, um mir das Straßentheater meiner Gangstalker zu beobachten. Sie verwendeten draußen immer die gleiche Taktik. Meistens mit weißen Lieferwagen, mit Warnblink, sich vor mir zu stellen. Hupen hatte ja nicht mehr viel Sinn, da ich nur Kopfhörer auf hatte. Doch an diesem Tag war alles anders. Als ich da saß, fiel mir auf, dass anscheinend jeder Passant irgendwas Neongelbes anhatte oder dabei hatte. Egal, ob das eine Hundeleine war oder ein Fahrradhelm oder sonstiges, mein Gehirn war total überreizt, weil das mehr war als das normale Gangstalking, was ich nur von einer speziellen Variante kannte. Egal welchen Ort ich wechselte, immer kamen anscheinend normale Passanten mit etwas Neongelbem, als ob die ganze Stadt aufgefordert wäre, mir zu erkennen zu geben, dass ich gemeint bin. Ich fing an, darüber nachzudenken und kam zu dem Entschluss, dass ich ein MK-Ultra-Opfer bin, was in einem Illuminatengehege lebt und alles und jeder um mich herum ist eingeweiht und ein Satanist. Wirklich jeder, wie in der Truman-Show. Mein Verstand ging an die Grenzen und ich suchte Zuflucht auf den Hof meiner Mutter. Dort saß ich an einer Stelle, wo ich schon als kleiner Junge saß und mir mal dachte, was sind das alles für Menschen? Die sind nur irgendwie fremd, das hatte ich nie vergessen. und an dieser Stelle saß ich wieder mit 42 Jahren. Ich bemerkte dann auf einmal einen neongelben Schlauch, der sich wie eine Schlange auf den Hof lag. Dann schaute ich nach rechts und sah ein Plastikeule und andere Figuren auf den Hof. Auf einmal wurde mir richtig stickig und das Atmen und Schlucken fiel mir schwer, als ob eine unsichtbare Glocke über mich gestülpt wurde. Ich war auf einmal in einem Zustand des Erinnerns oder Begreifens. Alles kam gleichzeitig. Die ganzen Leidensjahre, das mit den Morgellons und den Gangstalking, Freimaurer, Illuminaten, Satanisten, Stasi und überall die Symbole und Farben um mich herum, als ob ich eine Laborratte wäre von diesen Menschen. Ich fühlte mich, als ob ich in einem Traum war und versuchte mich zu zwingen, zu erwachen. Es wurde richtig eng und mir kam alles irgendwie vor, als ob es heiß und stickig wurde. Wie Schwefel. Ich schmeckte sogar Schwefel irgendwie. Dann plötzlich schaute ich nach rechts. Dort war ein Vogelhaus meines verstorbenen Vaters. Am Gitter in der Mitte war sein Papagei, der mich seitlich beobachtete. Und dann bemerkte ich zum ersten Mal den kleinen Rand Federn um sein Auge, das aus der Farbe Gelb bestand. In diesem Augenblick war ich irgendwie schwerelos. Ungläubig stand ich langsam auf, als plötzlich von oben ein schwarzer Raubvogel etwas in der Luft gefangen hatte. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich war mir bewusst, dass ich es mit Gott zu tun hatte und dass Luzifer sein Wächter ist. Alles ergab einen Sinn irgendwie, oder versucht mein Gehirn eine Lösung zu finden. Ich war jedenfalls total baff. Und dann kam meine Mutter auf den Hof. Ich dachte, dass sie der Teufel wäre. Ich ging langsam zum Haupttor und dann kamen viele Nachbarn raus, die alles was Gelbes hatten. Mir wurde ganz komisch und ich habe mich erst mal verabschiedet. Ich hatte mir dann eine Flasche Wodka besorgt und das auf der Bank und versuchte zu verstehen. Ein Flaschenpfandsammler kam vorbei. Ich habe ihm die volle ungeöffnete Flasche Wodka geschenkt und bin einfach ziellos gegangen. Wie geführt bin ich Richtung Kirche gegangen. Und die Türe stand offen. Ich ging wie durch Geisterhand in die Kirche rein. Es war still, viele Leute saßen dort und die erste Reihe war frei. Ich ging durch die Mitte, dem Kreuz entgegen, durch und setzte mich in die erste Reihe. Es kam mir vor, als ob ich zur Anklagebank schlenderte. Dann sah ich Bilder an den Wänden, die irgendwie mit mir was zu tun hatten. Die Kirche bekam einen neuen Anstrich mit kunstvollen Bildern, aber auf diesen Bildern waren Sachen zu sehen, die irgendwie krank waren. Ich verstand alles als Anklage meiner Gedankenlosigkeit und erkannte auf einen Schlag meine Sünden. Ich hatte Seiten an mir entdeckt, die böse waren. Dann begann der Zeremonie. Der Priester trat herein und was er erzählte, passte irgendwie zu mir. Ich kam mir vor wie auf einer Anklagebank und alle wissen. Dann drehte sich der Priester mit den Rücken zu mir und auf seiner Kutte waren drei blaue Spiralen und die in der Mitte war als Dreieck. Diese Spirale war eine weitere Chiffre. Erkannte ich, dass diese Symbole die ganze Zeit auch in dem Spiel Coin Master vertreten waren. Hasen, Spiralen, Drache, Baum des Lebens und Einhörner. Und ich erkannte, dass Sarah der Köder war, auf den ich angesprungen bin. Sie war 11 Jahre jünger und mir fiel alles wie Schuppen vor den Augen. Alles entwickelte sich zu einem privaten Krimi, der irgendwie organisiert wurde. Es gab nur eine einzige Lösung. Ich bin in der Hölle. Mein Kopf senkte sich und ich starrte auf den Kirchenboden in Scham versunken. Dann sah ich direkt vor mir jemanden vorbeihuschen. Es war ein junger Mann, der ein Teelicht in den Händen hielt. Und ich dachte wieder, das ist Luzifer. Er kann anscheinend durch die Menschen hin und her wandern. Als die Show vorbei war, ging ich langsam raus und setzte mich noch eine Weile draußen vor der Kirche. Ich dachte noch, wie kalt es dort drinnen war. Im gleichen Augenblick stehen junge Leute vor der Kirche und meinten, ob die da reingehen sollen, und einer sagte, da ist es sehr kalt drin. Aber diesmal dachte ich nicht mehr an Gangstalker, die mit einer Bionanotechnologie meine Gedanken lesen können, Diesmal war ich mir bewusst, dass ein Geist in allen Menschen wohnt, der mich dadurch spüren lässt, dass es die Menschen wie Marionetten benutzen kann. Ich war jetzt im Reich Luzifer. Ich war nackt, es bedarf keine Technik, keine Aliens, keine Matrix-Versionen, die mir erklären, was mir seit Zeiten widerfährt. Jetzt war alles klar. Aber der absolute Wahnsinn kommt noch. Das bis jetzt ist noch gar nichts. Als ich zu Hause war, was fiel mir auf, dass das Radio angefangen hat, meine Gedanken zu wiederholen und ich in einen Dialog war mit dieser Macht. Es zeigte mir meine Tat und ich verstand. Luzifer ließ mich tief in den Spiegel blicken. Egal, was ich gemacht habe, ob bei Facebook gescrollt oder durchs TV gezappt habe, es redete mit mir und zeigte mir die ganze meinen Abgrund, Bilder von Suegen. Dann wurde mir klar, was es will, und egal, wo ich hingehen wollte, kamen Menschen. Und ich hörte, wie der eine zum anderen sagte, du musst deinen Zug kriegen. Ich betrat eine Reise, so könnte man's den Hinweis mit dem Zug im Nachhinein verstehen. Das Wesen aus dem Radio in dieser Nacht und ich jenseits von allem, kam ich mir vor wie ein Opferlamm. Und mir kam es vor, als ob alle Menschen wissen, was mir geschieht, als ob sie mich sehen. Auf Facebook sah ich Beiträge von meiner Ex, wo stand, wenn ich an einen Latten denken muss, dann denke ich an dich. Ich hatte auch den Sänger von der Band Code, die Bösen Onkels, angeschrieben und ihn gefragt, ob er real ist. Ob er hat mich auch als Lappen bezeichnet, als ob alle zu Hause sitzen und mir beim Leiden zusehen. Ich hatte das durchstanden, aber der Druck ging weiter. Ich wollte einfach nur noch Busse tun und mich hingeben. So war es dann stundenlang und dabei dem Radio gelauscht. Als es dann soweit war, fragte ich, was soll ich jetzt machen? Und aus dem Radio kam der Satz, walk in this room. Ich hatte einen kleinen Raum mit Dachfenster und hatte eine Matratze darunter. Der Tag war sehr bewölkt, was schade war. An diesem Tag hätte man die Nordlichter in Deutschland sehen können. Doch auf einmal, genau über mir, gingen die dichten Wolken auseinander. Und ich habe einen riesen Stern gesehen, der ganz langsam an mir vorbeiflog. Wie ein Scheinwerfer von einem Flugzeug, wenn man ihn horizontal erkennt. Nur das war kein Flugzeug oder sonstiges. Als das passierte und der Himmel sich auftat und ich diesen Stern sah, genau in diesem Augenblick kam aus dem Radio der Satz »In the land of the morning star«. Ich wusste, er kommt mich holen. Es war zufällig Christi Himmelfahrt. Am nächsten Morgen, nach 9 Stunden Tiefen, bin ich mit Kopfschmerzen und ohne Schäden erwacht.